Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Titusbrief, Kapitel 2, Vers 6 bis 7. Genauso sollst du die jungen Männer dazu auffordern, in jeder Hinsicht besonnen zu sein. Und du selbst sei ihnen in allem ein gutes Vorbild und ein Beispiel für die Glaubwürdigkeit und Würde deiner Lehre. Gott segne dieses Wort. Beispiele. In diesem Bibeltext hier aus dem Titusbrief lernen wir mehr über Beispiele. Das sind Gottesbeispiele und wie wir Beispiele sein können für Gott, für unseren Herrn Jesus Christus. Also beispielgebend sein können. Und Paulus schreibt hier an seinen Glaubensbruder hier Titus und hilft ihm zu verstehen, wie wichtig es ist, ein gutes Beispiel zu geben, ja, als Glaubensbruder, als Christ. Und das ist etwas, wo wir ja auch gut daran tun, selber dieses zu Herzen zu nehmen und ein gutes Beispiel zu sein. Egal, wer wir nun sind, also ob wir nun als Eltern oder Großeltern, wir, die wir Jesus Christus folgen, wollen also unseren Kindern oder unseren Enkelkindern oder wie auch immer ein gutes Beispiel geben. Also zum Beispiel, dass wir tagtäglich ja, in der Bibel sind, dass wir beten zu unserem Herrn Jesus Christus einfach viel ein Vorbild sind, eben auch dann in dem, was wir tun, dass wir Christus imitieren. Und Paulus hilft uns immer wieder, er sagt auch an anderer Stelle auch, imitiert mich, ja, so, denn sein Herz ist Jesus Christus zugewandt. Und das ist für uns auch dasselbe, ja, dass wir ein gutes Beispiel sein wollen. Und manchmal könnte es auch sein, dass wir zum Beispiel nicht in einem christlichen Haushalt oder einer christlichen Familie groß geworden sind, zum Beispiel. Und das ist auch okay. Wichtig ist nur, dass wir zu Jesus Christus kommen, dass wir hier dennoch als Beispiel, wie die Jesus Christus folgen, dann ein gutes Vorbild geben in dem, was wir tun, nicht nur was wir sagen, aber vor allem was wir tun. Und Christus hilft uns dann, lädt uns ein, ihn auch zu imitieren. Mehr können wir nicht tun. Ja, aber irgendwie ist unsere persönliche Beziehung zu unserem Jesus Christus aus unseren Herzen heraus ausgedrückt und drückt sich dann aus, ja, besonders in unseren Beziehungen zu anderen. Und ja, Mensch, also vielleicht war es auch so, dass jemand irgendwie, ja, vielleicht groß geworden ist in einem Haushalt, wo, ja, es dann hieß irgendwie, ja, also wenn du alt genug bist oder irgendwann, dann kannst du entscheiden, welche Religion du nehmen willst oder wie auch immer oder was auch immer. Und die Wahrheit ist, Gott weiß das nur, ja, aber man wundert sich und fragt sich, wie viele, nicht nur wo ist denn das Beispiel da, wenn Kinder nicht nur sehen, dass die Eltern nicht zu Jesus Christus beten oder dass die Bibel überhaupt nicht Teil des täglichen Lebens ist, wie kann man denn da ein Vorbild sein? Und das ist etwas, man wundert sich, unser Herrgott weiß es nur, wie viele Kinder oder Menschen dann irgendetwas anderem verfolgen oder verfolgt haben dann zeitlebens. Und das war nicht unser Jesus Christus. Wie gesagt, das ist leider so. Aber das muss nicht so sein. Ja? Und darauf kommt es an, auch wenn jemand später zu Christus kommt. Die Einladung ist immer da, zeitlebens zu Christus zu kommen als Reuegesünder. Und dann sind dann eben die Menschen später, dann sind wir später als Beispiele da. Wir, die wir Jesus Christus folgen und Jesus Christus imitieren. Und darauf kommt es an. Lieber Jesus, wir beten, dass wir ein gutes Beispiel für dich sind, dass wir uns aufhalten tagtäglich in der Bibel und dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen und eben ein gutes Vorbild zu sein, ein gutes Beispiel zu geben für andere. Ja, ob das nun Familie oder Angehörige oder auch Bekannte sind, wie auch immer, darauf kommt es an. Und hilf uns bitte damit auch, das können wir in einer Kraft nicht tun. Und wir danken dir für all dieses und vor allem für dein Beispiel, für all das, was du für uns getan hast und für all das, was du für uns tust, tagtäglich, immer wieder aufs Neue, in unserer persönlichen Beziehung mit dir, wie du uns in die Herzen sprichst durch den Heiligen Geist. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.